R wie Rapport in Gaymore, meiner Erfolgsformel für jede Verhandlung. Rapport kommt aus dem Amerikanischen, auch wenn es Französisch klingt, und letzten Endes meint es, mit dem anderen in eine gewisse Ähnlichkeit zu kommen und das auch aktiv zu tun, zu nutzen, sich zu überlegen, was verbindet es da, uns da. Und da gibt es auch einen schönen Spruch im Englischen. People like each other when they are like each other. Menschen mögen sich, wenn sie sich ähnlich sind, zumindest in der Tendenz. Und es geht weiter mit People do business with people they like. Menschen machen Geschäfte mit Menschen, die sie mögen. Wenn wir das jetzt zusammenfassen, dann machen sie auch tendenziell eher Geschäfte mit Menschen, die ihnen ähnlich sind, weil das Mögen kommt ja vom Ähnlich. Und deshalb ist es so wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, bevor ich in eine Verhandlung gehe. Was bringt uns denn zusammen? Wo ist denn sowas wie Ähnlichkeit, wo ich an den anderen die andere andocken kann? Denn aus dieser Ähnlichkeit resultiert Likeability, wie einer der sechs Hebel der Überzeugungskunst nach Robert Cialdini, einem amerikanischen Psychologen, heißt. Und das kann ich natürlich beeinflussen. Ich kann mir überlegen, was ist denn so an Ähnlichkeiten in einem anderen Menschen erkennbar? Da fangen wir mal außen an. Worauf wir zuallererst achten, wenn wir jemanden treffen, ist das Gesicht. Gibt es da Ähnlichkeiten? Ähnlichkeiten in der Frisur, möglicherweise in der Brille, möglicherweise im gesamten Habitus, in der Körperhaltung, in der Gestik, in dem Einsatz der Hände. Gibt es eine Ähnlichkeit in der Tonlage, in der Stimmlage? Gibt es eine Ähnlichkeit, die man vielleicht noch so leicht raushören kann, Herkunftsdialekt? Gibt es Ähnlichkeiten, die nicht so leicht zu erkennen sind? Da kann ich ja vielleicht mal im Internet recherchieren, auf Social Media. Was für Hobbys hat der, die, wo hat die, der studiert, welches Fach und so weiter. Und wenn es da eine Ähnlichkeit gibt, dann wäre ich ja blöd, wenn ich das nicht nutzen würde. Weil darüber kann man ja wunderbar sprechen im Smalltalk, in der Verhandlung, vor der Verhandlung. Das ist allerdings ein wichtiger Teil der Verhandlung. Nehmen wir Deutsche regelmäßig nicht ernst genug. Und natürlich kann ich auch beeinflussen, wie ich da so auftauche in der Verhandlung, nämlich wie ich mich kleide. Dress for the occasion, sagen die Engländer oder die Amerikaner. Also zieh dich für den Anlass passend an, und das gilt auch für eine Geschäftsverhandlung. Wenn ich weiß, dass bei meinem Kunden alle im Businessanzug rumlaufen, also die Herren Anzug, Hemd, Krawatte, alles schön zusammenpassend, und die Damen alle im klassischen Business-Kostüm, dann wäre ich ja blöd, wenn ich da im Poloshirt und in der Jeans auftauche. Das passt einfach nicht. Außer wenn ich aus bestimmten Branchen komme, dann ist das völlig okay. Für mich wäre das zu wenig Ähnlichkeit, wenn ich dahin gehe. Und das gilt es zunächst zumindest mal kritisch zu hinterfragen. Und das geht weiter, selbst zu Dingen wie Accessoires, selbst Handys oder Aktentaschen und so weiter, können etwas sein, was uns näher zusammenbringt oder ein Stück weit auseinander. Und Likeability heißt, nicht ganz passend übersetzt, Sympathie. Und sympathisch oder unsympathisch ist für mich die erste Typologie, die es gibt, wenn es um Verhandlungen geht. Ich habe ja dazu auch einen Ratgeber geschrieben, jeder Jack verhandelt anders. Und ich werde dieses Thema Typologie in weiteren Videos dann zu einem späteren Zeitpunkt behandeln. Aber ganz grundsätzlich, wenn Ähnlichkeit bedeutet, der oder die mag mich, dann beruht darauf eben auch, was wir Sympathie oder Antipathie, nicht Sympathie nennen. Und dann habe ich das ja in der Hand. Letzten Endes ist das ein Werkzeug, das ich bespielen kann. Ja, vielleicht ist das unterschwellig sowas wie Manipulation. Richtige Manipulation wird es, wenn ich das tatsächlich als Werkzeug nutze, im Sinne von, ich spiegle mein Gegenüber. Das ist nämlich tatsächlich die Ableitung, das haben Sie vielleicht auch schon gehört. Also wenn Sie mein Gegenüber dann so hinsetzt, würde ich mich auch so hinsetzen. Wenn er so macht, mache ich auch so, am besten auch spiegelgleich. Und tue all die Dinge, die mein Gegenüber macht, bis ich das dann irgendwann ändere und hoffe, dass wenn ich jetzt von hier nach da mache, dass mein Gegenüber mir folgt, und dann hätte ich ihn quasi am Haken und könnte sagen, jetzt können wir den Vertrag unterschreiben. So einfach ist die Welt leider nicht. Man kann das hochmanipulativ einsetzen, allerdings sollte man vorsichtig sein, weil in Alltagssituationen kann es schnell dazu führen, dass ich mich selbst aufs Glatteis führe. Wenn ich nicht den Respekt und ich sage mal die Liebe dem anderen Menschen gegenüber habe, ihn ernst zu nehmen, dann fällt das auf mich zurück. Also wenn da jemand so sitzt, während ich präsentiere, das kann ja sein, sind wir beim Thema Körpersprache, das ist vielleicht Ablehnung. Vielleicht ist dem aber auch gerade einfach nur ein bisschen kalt oder unwohl oder er ist einfach konzentriert. Vielleicht guckt er auch nur noch auf die Tischplatte runter. Vielleicht ist er einfach nur hochkonzentriert beim Zuhören. So, jetzt könnte ich ja sagen, den will ich irgendwie auflösen. Ausgehend von dieser Idee, dann setze ich mich jetzt auch so hin. Das Dumme ist, wenn ich mich so hinsetze, das hat ja eine Rückwirkung auf mich. Also vielleicht mache ich mich dann selbst eng, vielleicht bringe ich mich selbst komplett aus dem Konzept. Das heißt, wenn Sie das tun, wenn Sie das versuchen mit Spiegeln, dann machen Sie das in einer relaxten Weise, auch wenn der andere so da sitzt. Und dann machen Sie das nur für eine ganz, ganz kurze Zeitspanne und dann ändern Sie das nochmal. Vielleicht lockert der andere ja oder die andere dann schon selbst die Körperhaltung auf. Ansonsten sitzen sie vielleicht dann beide so da und dann wird auch ihre Stimme so gepresst, weil so kann man ja nicht richtig reden. Also seien Sie vorsichtig. Achten Sie lieber darauf, dass Sie dressed for the occasion, passend zum Anlass gekleidet sind, dass Sie darauf achten, wenn Ihnen jemand unsympathisch ist, liegt das vielleicht an einem großen Maß an Unähnlichkeit. Weil eins ist klar, Gegensätze machen Menschen interessant, Ähnlichkeiten machen sie sympathisch. Deshalb sollten wir Ähnlichkeit suchen, Ähnlichkeit herstellen und das im gebotenen Maße nutzen. R wie Rapport.